want to speak about daring to believe. Ich möchte darüber sprechen, es zu glauben wagen. Part 2. Teil 2. Having a story. Eine Geschichte zu haben. And the Christmas is here, and Christmas is the greatest story ever told. Weihnachten ist hier und Weihnachten ist die größte Geschichte, die je erzählt und gelebt wurde. I want you just to think about who God is again. Ich möchte jetzt einmal drüber nachdenken, noch einmal, wer Gott ist. During my quiet time, I just keep thinking of more and more. And während meiner stillen Zeit sind mir immer mehr eingefallen. This is my present list. Und jetzt geht meine Liste so weit. It's not to impress you, it's to inspire you. Es geht nicht darum, euch zu beeindrucken, sondern euch zu inspirieren. It's to encourage us. Euch und uns zu ermutigen. That our God is a consuming fire. Dass Gott, unser Gott, ein verzehrendes Feuer ist. Just listen in the Holy Spirit. Hört einfach zu im Heiligen Geist. And ask God to just bless your heart with who He is. Und bittet einfach, dass Gott euer Herz segnet und euch offenbart, wer er ist. His holiness is all consuming. Seine Heiligkeit ist alles verzehrend. I'm not going to give you the verses. I'll just to move quickly. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, euch die Verse alle zu geben, weil es sonst lange dauern würde. His holiness is all consuming. Seine Heiligkeit ist alles verzehrend. His brightness is unapproachable. Sein Erstrahlen ist einfach unnahbar. His glory is indescribable. Seine Herrlichkeit unbeschreiblich. His righteousness is impeccable. Seine Gerechtigkeit ist makellos. His justice is uncontestable. Seine Gerechtigkeit unbestreitbar. His authority is unchallengeable. Seine Autorität ist nicht herauszufordern. His greatness is unmeasurable. Seine Großartigkeit ist unermesslich. His word is untaintable. Sein Wort lässt sich nicht beflecken. His will is undeterminable. Sein Wille lässt sich nicht bestimmen. His prophecies are unalterable. Seine Prophezeiungen, sie lassen sich nicht ändern. His throne is unsurmountable. Sein Thron ist unüberwindbar. His power is unimaginable. Seine Macht ist unvorstellbar. His providence is uncalculable. Seine Vorhersehung ist nicht zu kalkulieren. His wrath is unrestrainable. Sein Zorn, niemand kann ihn zurückhalten. His presence is uncontainable. Seine Gegenwart, nichts kann es beinhalten. His judgment is irrevocable. Sein Gericht, es ist unwiderruflich. His character is incorruptible. Sein Charakter ist unverderblich. His oneness is undividable. Seine Einheit ist untrennbar. His universe is incomprehensible. Sein Universum ist nicht zu begreifen. His stars are innumerable. Seine Sterne unzählbar. His wisdom is irrefutable. Seine Weisheit ist unwiderlegbar. His thoughts are undiscernible. Seine Gedanken, sie sind nicht zu begreifen. His knowledge is undefinable. Seine Erkenntnis ist nicht definierbar. His qualities are invisible. Seine Qualitäten, sie sind unsichtbar. His foreknowledge is unsurprisable. Seine Vorherkenntnis lässt sich nicht überraschen. His promises are unbreakable. Seine Verheißungen sind nicht zu brechen. His humility is uncompromisable. Seine Demut macht keine Kompromisse. His ways are unsearchable. Seine Wege sind unerforschlich. His mercy is inexhaustible. Seine Barmherzigkeit ist unerschöpflich. His grace is undeservable. Seine Gnade völlig unverdient. His faithfulness is unfailing. Seine Treue versagt nie. His love is unconditional. Seine Liebe ist bedingungslos. His joy is unspeakable. Seine Freude unaussprechlich. His peace is unexplainable. Sein Friede unerklärbar. His patience. Seine Geduld is almost unbelievable. Fast unglaublich. His goodness is unmistakable. Seine Güte ist nicht misszuverstehen. His kindness is undeniable. Seine Freundlichkeit ist nicht zu verleugnen. His miracles are unusual. Seine Wunder sind ganz außergewöhnlich. His timing is unforeseeable. Seine Zeitpläne sind unvorhersehbar. His groanings are unutterable. Sein Seufzen ist einfach unaussprechlich. His hope is indestructible. Seine Hoffnung ist unzerstörbar. His gospel, sein Evangelium, is unthinkable. Ist undenkbar. His riches are unfathomable. Seine Reichtümer sind unfassbar. His death is irrepeatable. Sein Tod lässt sich nicht wiederholen. His suffering is unforgettable. Sein Leiden unvergesslich. His victory is irreversible. Sein Sieg ist unumkehrbar. His resurrection is indisputable. Seine Auferstehung lässt sich nicht bestreiten. His kingdom is unshakable. Sein Königreich ist unerschütterlich. His armies are invincible. Und seine Armeen sind unbesiegbar. His purpose is unstoppable. Seine Zwecke und Absichten, niemand kann sie stoppen. And we, his people, are untouchable. Und wir, sein Volk, sind unberührbar. And his second coming und sein zweites Kommen is inevitable. Ist unausweichlich. This is our God. Das ist unser Gott. This is the God that we worship. Das ist der Gott, den wir anbeten. And one day when we see him face to face, und eines Tages, wenn wir ihn sehen, Angesicht zu Angesicht, I think for the first 2000 years we'll just stand there. Und die ersten 2000 Jahre werden wir einfach nur dastehen und der Mund wird nicht zugehen. The angels will say, how long do we let them stand there, Lord? Und Engel werden fragen, wie lange lassen wir sie da stehen? I don't know, a couple thousand years. Ich weiß nicht, ein paar tausend Jahre vielleicht. We will be blown away. Sind völlig, also jetzt raubt es den Verstand. When Isaiah saw the Lord, he said, the angels are saying, holy, holy, holy. Als Jesaja den Herrn sah, sagten die Engel, heilig, heilig, heilig. And he saw the Lord high and lifted up. Und er sah den Herrn hoch und erhoben. And he said, woe unto me. Und er sagte, wehe mir. For I am a man of unclean lips. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. In a generation of unclean people. Und ich lebe in einem Generation von unreinen Menschen. But the angel came down with a coal of fire. Und so kam der Engel mit einer Feuerkohle. And cleansed his lips. Amen. Und reinigte die Lippen. I was reading Matthew chapter 1 this week. Ich habe gelesen Matthäus Kapitel 1. The genealogy. Das Geschlechtsregister. Have you ever read the genealogy of Jesus? Habt ihr jemals das Geschlechtsregister Jesu gelesen? It's really awesome. Also wirklich ganz erstaunlich. To imagine every one of these people lived, they were all generations. All diese Menschen, die dort verzeichnet sind, sie haben gelebt als Generationen. We are a generation. Und so sind auch wir eine Generation. Generation after generation after generation. Eine Generation folgt der anderen. And in Matthew chapter 1, the genealogy starts with Abraham. In Matthäus Kapitel 1 beginnt das Geschlechtsregister mit Abraham. And leads all the way to Christ. Und wird dann durchgeführt bis hin zu Jesus Christus. And in this genealogy, und in diesem Geschlechtsregister, it's unlike any other genealogy, ist es ganz außergewöhnlich, denn es ist anders als in anderen Geschlechtsregistern, because it names five women. Weil nämlich dort fünf Frauen drin erwähnt sind. Probably the only genealogy in existence that actually put women in there. Und wahrscheinlich das einzige Geschlechtsregister überhaupt, wo Frauen zu erwähnt sind. Because it was always father to son, father to son, father to son, all the way down. Und normalerweise gibt es ja Vater, Sohn, und erst wieder Vater hat seinen Sohn und Vater und Sohn. But if you look at these five women and you read their stories, wenn man aber diese fünf Frauen betrachtet und ihre Geschichten sich einfach anschaut, which I did this week, was ich diese Woche tat, every different day I took a different story of a different woman in my quiet time and read their whole story. Jeden Tag habe ich mir dann eine weitere Frau vorgenommen und habe ihre spezielle Geschichte einfach durchgearbeitet. What they all had in common, was sie alle gemeinsam hatten, war, is that they all have a story. Sie alle tragen eine Geschichte mit sich. A special story. Eine besondere Geschichte. And that story was created because their faith was daring. Diese Geschichte wurde möglich, wurde geschaffen, weil sie einen wagemutigen Glauben hatten. To have a daring faith. Ein wagemutiger Glaube. I believe that daring is a part of the nature of faith. Ich glaube, dass dieses Wagen zu dem Natur des Glaubens gehört. Jesus said, if you want to follow me, take up your cross. Jesus sagte, wenn ihr mir nachfolgen wollt, nehmt euer Kreuz auf euch. What does it mean to take up your cross? Was bedeutet das Kreuz auf sich zu nehmen? Step out of your place of security. Einfach herauszutreten aus diesem Platz der Geborgenheit. Step out of your place of comfortability. Herauszutreten aus diesem Platz, wo es einem angenehm und bequem ist. The cross is a place of vulnerability. Das Kreuz ist ein Ort, an dem man verwundbar ist. Take up your cross. Nehmt das Kreuz auf dare, euch. Dare to follow me. Und wagt es, mir zu folgen. I want to show you a slide. Ich möchte euch etwas zeigen. See if you know what this is. Schaut mal, ob ihr erkennen könnt, was das da ist. Some people thought it was like an amoeba or something. Als einige dachten, das wäre vielleicht eine Amöbe. Go to the next slide. It's a little further away. Und da ein bisschen weiter. That still looks like Bigfoot or something. Schaut irgendwie aus wie Bigfoot. Go a little further. Noch ein bisschen weiter. And you see it's the Niagara Falls. Da könnt ihr sehen, die Abbildung stellt die Niagara-Fälle dar. That's a picture of a man in 1995 who rode his jet ski off the Niagara Falls. Das ist ein Bild von einem Mann, der 1995 mit dem Jetski einfach über die Kante des Niagara-Fälle gefahren ist. A very daring person. Also sehr, sehr wagemutig. But he had an idea. Aber er hatte einen Plan. He had a backpack. Er hatte einen Rucksack with a parachute in it. Mit einem Fallschirm. And when he pulled the cord, the parachute was lifted to the sky with a rocket. Und als er da die Reißleine zog, wurde dann dieser Fallschirm entfaltete sich und er wurde hochgetragen in die Luft, praktisch an der Rakete. So he just drove right off the edge of the Niagara Falls. So fuhr er direkt da über die Kante der Niagara-Fälle. Pulled the cord. Er zog die Reißleine. The rocket took off. Und die Rakete, sie schoss hoch. Lifted the parachute. Und der Fallschirm öffnete sich. It worked perfectly. Hat wunderbar funktioniert. Except for one thing. Außer einem kleinen Problem. Whoever packed the parachute in the knapsack, wer auch immer da diesen Fallschirm da gepackt hatte, praktisch in dem Rucksack, forgot to connect the parachute to the knapsack. Vergaß es, diesen Fallschirm richtig mit dem Rucksack zu verbinden. So this guy went right off the Niagara Falls to his death. Er ist direkt drüber über die Niagara-Fälle hinein in seinen Tod. And that was the last picture of him alive. Und das ist das letzte Bild von ihm lebendig. When we talk about being daring, we're talking about also being very careful. Wenn wir darüber sprechen, wagemutig zu sein, dann sprechen wir auch darüber, sehr achtsam zu sein. In Joshua chapter 1. In Joshua Kapitel 1. The Lord told Joshua, be strong. Da sprach der Herr zu Joshua, sei stark. Be courageous. Und sei mutig. And be careful. Und sei achtsam. Be strong. Sei stark. How can we be strong? Wie können wir stark sein? With your mouth. Mit unserem Mund. Our spiritual strength is in our mouth. Unsere geistliche Stärke liegt in unserem Mund. If you don't speak forth what you believe, wenn das nicht heraussprichst auch, was du glaubst, even if you believe the truth in your heart, it will not affect your life until you speak it forth. Selbst wenn du die Wahrheit in deinem Herzen glaubst, bevor du es nicht herausgesprochen, also bekannt hast und ausgesprochen hast. That's Romans 10:10. Hat es keine Wirkung in deinem Leben. Es ist Römer 10:10. That's 2 Corinthians 4:13. 2. Korinther 4:13. That's Proverbs 18:21. Sprüche 18, Vers 21. The power of life and death is not in the heart, but it's in the tongue. Die Macht über Leben und Tod ist nicht im Herzen, sondern sie liegt in der Zunge. We release salvation by speaking forth the name of Jesus. Wir setzen die Errettung für uns frei in dem Moment, wo wir den Namen Jesu mit unserem Mund bekennen. So when we're leading someone to Christ, we have to lead them to a confession. Wenn wir also jemanden zu Christus führen, müssen wir sie dahin bringen oder führen, dass sie ein Bekenntnis von Jesus ablegen. They speak it forth. Dass sie es auch aussprechen. And when they speak it forth, they find an encounter with God. In dem Moment, wo sie es aussprechen, da finden sie diese Begegnung mit Gott. And he said to Joshua, don't let the words of this book depart from your mouth. Und er sagte Joshua, lass diese Worte nicht von deinen Lippen weichen. So we speak forth truth in situations. Und so sprechen wir da in Situationen einfach das Wort hervor. I can do all things through Christ who strengthens me. Ich kann alle Dinge vollbringen durch Christus, der mich stärkt. Have you been in a situation where you just were overwhelmed? Warst du vielleicht in einer Situation, wo du völlig überwältigt and you just stop and say, wait a minute, I can do this. Und du hast innegehalten, hast gesagt, kleinen Moment, I can do this. Just wait, I can do this through Christ. I can do this. Ich kann das doch. Ich kann das durch Christus. Speak it forth. Sprich es aus. Be strong and be daring, he said to Joshua. Sei stark und sei mutig. Wage courageous, daring. Wage es, sei mutig. But be careful. Aber sei auch achtsam. Follow the instruction of this book. Folgt den Anweisungen dieses Buches. These five women were pretty amazing. Diese fünf Frauen waren ziemlich erstaunlich. One of them was the daughter-in-law of Judah. Eine war die Schwiegertochter vom Judah. Judah was the son of Jacob. Juda war der Sohn Jakobs. Messiah would come through Judah. Und der Messias würde durch die Linie Judas kommen. Judah had three sons, two older ones and a little kid. Und Judah hatte drei Söhne, zwei ältere und einen jüngeren. And one of his sons died. Einer seiner Söhne starb. And so he had a daughter-in-law with no husband. Und sie hatte eine Schwiegertochter ohne Mann. It was the responsibility of the brother to impregnate her so she could carry on her husband's line. Es war eigentlich die Aufgabe des Bruders, die Schwagerehe durchzuführen, sie zu schwängern und so diese Linie fortzusetzen. His name. But he wouldn't do it. Aber er tat dies nicht, er weigerte sich. And then Judah was responsible, but he wouldn't do it. Und wäre Judah verantwortlich gewesen, aber er tat es nicht. So Tamar waited and waited for years. Tamar, sie wartete drauf und wartete. Every reason to become bitter. Sie hatte allen Grund, da verbittert zu werden. Every reason to curse them and walk away and say, I'm going to live my own life. Sie hatte allen Grund, da sie zu verfluchen und einfach wegzugehen und sagen, schau, ich werde mein eigenes Leben leben. Just like so many people do. So wie das viele Menschen But tun. She didn't. Aber sie tat dies nicht. She became daring in her faith. Sie wurde wagemutig in ihrem Glauben. She had this plan. Sie hatte diesen Plan gefasst. To be impregnated by Judah. Dass Judah selbst sie schwängern würde. Which was nothing, there was no sin in it. Und da war keine Sünde drin. He was supposed to do it. Denn es war ja seine Aufgabe, dies She zu tun. Plays the prostitute. So spielt sie eine Prostituierte. It was such a daring. You have to read the story yourself in Genesis 38. Lesen in 1. Mose Kapitel 38. If I was the Lord, I wouldn't have put the story in the Bible, but he did. Wenn ich der Herr wäre, ich würde diese Geschichte nicht in die Bibel hineintun. She is daring and she gets pregnant. Sie wagt es und sie wird schwanger. And she has a son named Perez. Und so hat sie einen Sohn namens Perez. And through that son und durch diesen Sohn would come Messiah. Kommt dann der Messias. So interesting. Es ist so interessant, das sich anzuschauen. Seven generations later. Sieben Generationen später. Six generations later. Sechs Generationen. She has a great, great, great, great grandchild named Salmon. Hat sie einen Urenkel namens Salmon. Salmon is alive during the time of Joshua. Salmon lebt zu Zeiten des Josuas. When God tells Joshua, be strong and go across and take Jericho. Wo Gott dem Josua sagt, sei stark und mutig, gebe den Jordan und nehme Jericho ein. So Joshua sends spies into Jericho. So sandte Josua Gesandte nach Jericho hinein. But the spies are recognized. Aber diese Gesandten, diese Spione, wurden erkannt. By somebody and it's reported to the king. Von irgendjemandem. Er sah sie und so gab er Bericht dem König. And so the king comes to the place where they're staying. Und der König sendet dann hin und kommt zu dem Platz, wo sie sich aufhielten. At some lodge of or some inn that is run by a lady named Rahab. Also das war so eine Art Herberge von einer Dame, die Rahab hieß. Rahab is a prostitute. Und Rahab war eine Prostituierte. She runs this place and they're staying there. Und sie hat diesen Platz und sie betreibt ihn. So they come to the door and they say, Rahab, we know the spies are here, we want them. Und da kommen sie an die Tür und sagen, wir wissen, die Gesandten sind hier und bringen sie raus. And she says, I'm so sorry, they left. Das tut mir wirklich leid, die sind schon weg. They left just before the gate was closed for the evening. Sie sind weg, bevor das Tor geschlossen wurde am Abend. She does something extremely daring. Sie macht etwas extrem wagemutiges. She has heard of the God of Israel. Sie hat von dem Gott Israels gehört. She went upstairs, she had hidden the spies. Und sie ging sie hinauf und verbarg diese Gesandten. She speaks with them. Sie spricht zu ihnen. She says, I heard what your God has done. Ich habe gehört, was euer Gott getan hat. Your God is going to consume this city. Euer Gott wird diese Stadt verzehren. And I don't want to be consumed. Aber ich möchte nicht so verzehrt werden. Make a promise to me. Mach mir dieses Versprechen. And so she does this daring thing. Und so wagt sie es. She helps them escape. She hides them upstairs. Sie hilft diesen Spionen und sie verbirgt sie auf dem Dach. Joshua takes the city. Joshua nimmt die Stadt. The whole city is destroyed. Die gesamte Stadt wird zerstört. Everyone is killed except her and her family. Alle werden umgebracht außer sie und ihrer Familie. She becomes part of Israel. Sie wird Teil Israels. And this guy Salmon marries her. Geht es diesen Mann, den Salmon, der sie heiratet. A very daring thing. Sehr wagemutig. He falls in love with the prostitute from Jericho. Er verliebt sich in diese Prostituierte aus Jericho. Maybe she's extremely attractive. Vielleicht ist sie extrem attraktiv. Or maybe it was her faith. Oder vielleicht war es genau ihr And Glaube. He had the same kind of faith. Denn sie hatten den gleichen Glauben. And you know what? Wisst ihr was? Messiah comes through her. Der Messias kommt durch Can sie. You believe it? Könnt ihr das glauben? Through her, of all the women of Israel. Stellt euch vor, all die Frauen Israels. God says it's coming through her. Der Messias kommt durch sie. Every generation had one person who would bring the messianic line to the next generation. Jede Generation hatte eine Person, durch die die messianische Linie weitergegeben würde in die nächste Generation. So she had a son. Und so hatte sie einen Sohn. And her son's name was Boaz. Und der Name ihres Sohnes war Boaz. And at this time there's another story happening. Und so geschieht dann die nächste Geschichte. A family had left Israel to move to Moab. Da gab es eine Familie, sie verließ Israel, um nach Moab zu ziehen. Because there was a famine in Israel. Denn es gab eine Hungersnot in Israel. And this family moved to Moab. Und diese Familie zog nach Moab. And the father died. Der Vater starb. And the wife was like, "Oh my God, what am I going to do?" Und die Witwe sagte nur, was werde ich jetzt tun? But she had two sons. Aber sie hatte zwei Söhne. And they were both married. Und sie waren beide verheiratet. But then the first son died. Aber der erste Sohn starb. And then the second son died. Und der zweite Sohn starb. And she said, "God has cursed me." Und sie sagte, Gott muss ich verflucht haben. So she had two daughter-in-laws. Denn nun hatte sie zwei Schwiegertöchter nur. And she said, "I'm going back to Bethlehem where I came from." Und sie sagte, ich werde zurückgehen nach Bethlehem, And wo they ich said, herkam. "We're going with you." Sie sagte, ich komme mit And dir. She said, "Look, go back to your parents." Ja, geht zurück zu euren Eltern. I have nothing to offer you, nothing. Was habe ich euch zu bieten? And one of them left. Die eine verließ sie. But the one named Ruth clung to her. Aber die andere, die Ruth, sie klebte förmlich said, an ihr. I will never leave you. Ich werde dich nie verlassen. Your people will be my people and your God will be my God. Dein Volk wird mein Volk sein und dein Gott wird mein Gott sein. Ruth had every reason. Ruth hatte jeden Grund. To look at Naomi's life and say, I don't want her God. Naomis Leben zu betrachten und sagen, diesen Gott, na, den mag ich nicht. But she dared to believe in the goodness of God. Aber sie wagte es, an die Güte Gottes zu glauben. And she went back. Und so ging sie zurück. And she got hooked up with Boaz. Und so ging sie die Verbindung ein mit dem Boaz. And she marries Boaz, an older man. Und so heiratet sie Boaz, einen älteren Mann. And the messianic line comes through her. Und die messianische Linie, sie geht durch sie. Story after story after story. Eine Geschichte nach der anderen. Where God loves people who have a daring faith. Wo Gott einfach Menschen liebt, die einen wagemutigen Glauben haben. And it passes down. Und so geht das weiter. They have a child. Sie haben ein Kind. And their child's name is Obed. Und der Name ihres Kindes ist Obed. And Obed has a son. Und Obed hat einen Sohn. And his name is Jesse. Und sein Name ist Isai. And then Jesse has 8 sons. Und Isai hat 8 Söhne. And his youngest son's name is David. Und der Name seines jüngsten Sohnes ist David. David becomes second king of Israel. David wird zweiter König in Israel. David has a few different wives. David hat eine Reihe von Frauen. And he's a mighty general. Und er ist ein mächtiger General. And one night he's supposed to go to war, but he doesn't go to war. Eine Nacht wäre eigentlich hätte er auf dem Feld sein sollen. He stays home and he's walking on the top of his castle walls. Aber er ist zu Hause und er geht da so spazieren über das Dach seines Palastes. And then he looks and he sees a woman. Und er schaut so umher und plötzlich sieht er eine Frau. Bathing. Sie ist im Bad. He does the double take. Und da hat er den doppelten Blick. And he says, "Oh my, oh my, oh Lord, oh man. Forgive me." Herr, vergib mir. And then he calls someone to bring her up to him. Und er lässt nach ihr rufen. He sleeps with her. Er schläft mit ihr. He gets her pregnant. Sie wird schwanger. She is the wife of one of his commanders. Aber sie ist ja die Frau von einem seiner Oberbefehlshaber. David tries to bring him home. David versucht ihn irgendwie nach Hause zu bringen. Get him to sleep with his wife. Auf dass er mit seiner Frau schläft. But he's too faithful and he won't. Aber dieser General ist zu treu und er wird das nicht tun. So David only has one choice. Also der David noch eine Wahl, denkt he er. He sends this faithful man into the thick of the battle so he would be killed. Und so sendet er diesen Mann einfach dort, wo der, die Schlacht am schärfsten tobt, und er stirbt. And then he takes Bathsheba as his wife. Und dann nimmt er sich die Frau, die Bathsheba, als seine Frau. And God is really, he's really mad. Und Gott ist wirklich zornig darüber. He's really mad. Er ist wirklich zornig darüber. And he chastens David. Und so züchtet er David. He takes that son. Er nimmt das Kind, was daraus entsteht. And he says to David, now trouble is going to be in your house. Und er sagt, nun wird dass die Probleme in deinem Haus sein. But from all of David's wives, von all den Frauen von David, Messiah comes through Bathsheba. Kommt der Messias durch Bathsheba. But it was not without struggle. Aber nicht ohne Schwierigkeiten. Solomon, her son, had an older brother. Salomo, ihr Sohn, hat einen älteren Bruder. Still, he had three older brothers, but there was one, two of them were dead, and one of them now could be the next king. Also drei ältere Brüder, zwei waren tot, und nun hätte der eine der nächste König sein können. And he had declared himself king. Und er hat sich schon selbst für den König erklärt. Which means Solomon would die. Das würde bedeuten, dass Salomo hätte sterben müssen. Because David had declared Solomon to be king. Weil ja David den Salomo zum König bereits and erklärt hatte. She would have to do something daring. Und sie musste Bathsheba etwas Waghalsiges tun. And approach the king. Und einfach vor den, König treten. But I mean, if you were Bathsheba, wouldn't you have like feel kind of insecure? Aber stell dich vor, werde ich jetzt in der Rolle der Bathsheba, werde dann nicht ein bisschen vielleicht verunsichert? This is probably just God. I'm not worthy. Vielleicht ist es Gott. Ich bin es doch gar nicht wert. I knew this would happen. Ich wusste, es wird so I'm not worthy. Passieren. I'm so filthy. Ich bin doch gar nicht I did such würdig. A terrible ich bin thing. So dreckig. Schau mal, was da alles yeah, passiert forget ist. It. Just kill me. Na, vergiss es. I'm leaving. I'll just run away. Was soll's. I'm not worthy. Ich bin eh nicht wert. It's like so many of us. So sind wir also but auch. She wasn't like that. Aber sie war nicht so. She was daring in her faith. Sie wagte es in ihrem Glauben. She wasn't focused on herself. Sie hat sich nicht auf sich selbst konzentriert. And what had happened? Und auf die Dinge, die da geschehen she waren. Had a promise and she went for it. Sie hat dieses Versprechen gehabt und sie ging danach, dass es erhalten. And then from all of David's wives, Messiah comes through her. Und von all den Frauen des Davids kommt der Messias Solomon. Genau durch sie, Salomo. And 27 generations later. Und 27 Generationen später. 26. You have Mary. Hast die Maria. The fifth woman mentioned. Die fünfte Frau, die im Geschlechtsregister erwähnt ist, who is engaged to Joseph, die mit dem Josef verlobt ist, who is in the line. Der ja auch in dieser messianischen Linie and the angel Gabriel appears to Mary. Und der Engel Gabriel erscheint Maria. And he tells her this story. Und er erzählt ihr diese Geschichte. And she's confused at und his appearance. Verwirrt. I don't know what he looked like, whether he was glowing or whether he just kind of looked normal. Ich weiß nicht, wie er da erschienen ist, ob er da irgendwie da in vollem Glanz erschien oder vielleicht einfach ganz normal. He was just like a normal guy. Vielleicht erschien er so ganz just normal. Kind of good looking and you gut know. Gut aussehen. Wow, he's yeah. Who are you? Wer bist du? I'm Gabriel. Ich bin Gabriel. From the presence of God. Ich komme direkt aus der Gegenwart Gottes. Don't be afraid, Mary. Hab keine Angst, Maria. God's favor is upon you. Gottes Wohlgefallen you will liegt become auf dir. Pregnant, du wirst schwanger werden. And you will bear a child. Und du wirst ein Kind austragen. And he will be the son of the Most High God. Und er wird der Sohn Gottes des Allerhöchsten sein. And his kingdom will have no end. Und sein Königreich wird kein Ende and haben. He will reign on David's throne. Und er wird auf dem Thron Davids regieren. And she says, sie sagt, how can that be since I'm a virgin? Wie wird das geschehen, da ich Jungfrau bin? Good question. Gute Frage. Thank you for asking that. Danke, dass du sie stellst. The Holy Spirit is going to come upon you. Der Heilige Geist wird auf dich kommen. And the child that will be conceived in you. Und das Kind, was du da empfangen wirst, will be the son of God. Wird der Sohn Gottes sein. Nothing is impossible with God. Für Gott ist nichts unmöglich. Those were his last words. Das waren seine letzten Worte. She looks at this angel. Und sie schaut sich diesen Engel an. And she says, und sagt, let it be unto me according to your word. Mir geschehe nach deinem Wort. Would you say that? Hörst du das sagen? I think many of us would have said, can I ask one more question? Ich denke, viele von uns hätten gesagt, warte mal, kleinen Moment, da habe ich noch ein paar Fragen hier. Okay, I'm going to become pregnant, but I don't have a husband. Also, ich soll jetzt schwanger werden, ja? I mean, aber ich habe doch einen Mann, ja? I mean, I'm engaged, but you know, we haven't slept together yet. Also, ich bin verlobt, aber wir haben noch nicht miteinander geschlafen. I will be killed because of this. Da könnten wir umgebracht werden. They will kill me. Die würden mich umbringen. Wie werde ich das erklären meinen Joseph? Eltern, den Josef? How am I going to survive? Wie soll ich das überleben? She didn't even think these things. Sie hat das nicht einmal gedacht. She believed his word. Sie glaubte seinem Wort. How many times do we say, well, how can God work it to the good? Wie oft sagen wir uns, wie kann das Gott zum Guten wenden? God gives us a word. Gott gibt uns ein Wort. We're in a situation. Wir sind in einer Situation. And the word comes. Und das Wort kommt. Romans 8:28. Römer 8:28. All things work to the good for those who love God. Alle Dinge wirken zusammen zum Guten für die, die Gott lieben. Yes. Ja. But may I ask a question? Aber kann ich vielleicht eine Frage stellen? And then we just reason this whole thing. Und dann kommt unsere Vernunft da hinein. Wir versuchen uns das and irgendwie God auszudenken. Says, dare to believe me. Wage es doch mir zu glauben. One of the biggest traps that I've fallen into. Eines der größten Fallen, in die ich da hineingefallen bin. I would try to figure out how God will deliver me. Dass ich einfach versuche herauszufinden, wie Gott mich irgendwie befreit. And I always and I realize that as long as I'm in that state, he does not deliver me. Und ich habe erkannt, solange ich mich da in diesem Zustand befinde, wird Gott mich eben immer nicht befreien. And he seems to say to me, just stop. Und er scheint mir zu sagen, Schluss. Stop. Schluss. I don't want you to try to figure out what I'm going to do. Ich möchte nicht, dass du versuchst herauszufinden, was ich da tue. Because if you could accidentally guess, denn wenn du nur so zufällig drauf kommen könntest, I wouldn't do it that way. Dann würde ich es so sicherlich nicht so machen. So you're not going to know anyway. Also, ich werde es dir nicht sagen. So but oder here's so. Mary, this girl. Da ist Maria. She is daring. Dieses Mädchen. Und sie wagt. You know what she does? Und wisst ihr, was sie tut? After the angel leaves. Nachdem der Engel weggeht. It says, and I want to read this. And will ich das vorlesen? For those of you who like when I read the Bible. This is Luke chapter 1, verse 19. Lukas Kapitel 1, Vers 19. A few days later, Mary hurried to the hill country of Judea. Einige Tage später eilte Maria in das Hügelland von Judäa. Why? Warum? Because Gabriel told her denn Gabriel sagte that her relative Elizabeth was also pregnant. Dass ihre Verwandte, die Elisabeth, auch schwanger war. 6 months. Schon im sechsten Monat. She was pregnant with John the Baptist. Sie war schwanger mit Johannes dem Täufer. Now what is so important about this? Was daran so wichtig? Mary hurried to the hill countries of Judea. Maria eilte ins Hügelland von Judäa. Do you know how far that was? Wisst ihr, wie weit das ist? About 160 kilometers. 160 Kilometer. Between 130 to 160 kilometers, and she hurried. Zwischen 130 und 160 Kilometer, und sie eilte. We need to have a simple plan. Wir müssen einen einfachen Plan haben. If we're going to be daring in our faith, wenn wir da wagemutig sein wollen in unserem Glauben, also need to be careful. Dann müssen wir auch ganz achtsam sein. We can have a simple plan. Wir können einen einfachen Plan I'm haben. Believing God for an awakening in this country. Ich glaube Gott für eine Erweckung in diesem Land. And I have a simple plan. Und ich habe einen ganz einfachen Plan. I've committed myself to spending at least 1 hour a day with God. Ich habe mich selbst einfach hingegeben, dass ich jeden Tag eine Stunde wirklich mit Gott verbringe. Just with God. Nur mit Gott. Me and God. Earplugs in my ears. Ich und Gott. Einfach nichts anderes, nur ein paar Gestöpsel in den Ohren. Little bit of hand lotion. Can't hear anything. Music in the background, and I am Musik like in my own world with God. Und da bin ich ganz in meiner Welt mit Gott. In His Word. In seinem Wort. In my journal. In meinem Journal. Very simple plan. Ein ganz einfacher Plan. Pull away and be with God. Dass ich mich einfach ein Stück zurückziehe, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. We need to be careful. Wir müssen das sehr achtsam sein. If we're going to be daring. Wenn wir wagemutig sind. Mary didn't go back and tell everybody, "Hey, you know, an angel appeared to me." Die Maria ist nicht zurückgegangen und hat gesagt, ha, mir ist ein Engel erschienen. I'm going to have the Messiah. I'm going to have the Messiah. Ha, ha, ha, ha, ha. I'm better than you are. That would have been the stupidest thing to do. Das wäre das Dümmste, was du tun könntest. Nobody would have believed her. Es würde ja niemand ihr glauben. She had a simple plan. Sie hat einen einfachen Plan. Get with those who understand. Das Beste ist, wenn ich zu denen hingehe, die es auch verstehen werden. She went to the one person who would understand her. Und so ging sie zu der einen einzigen Person, die verstehen könnte. And that was Elizabeth. Und das war Elisabeth. And she was willing to walk 160 kilometers. Und sie war bereit, 160 Kilometer da zu wandern. We might have a simple plan. Du magst vielleicht einen einfachen Plan haben. Might demand a lot of work. Aber der verlangt vielleicht eine harte Arbeit oder viel Arbeit. We need to be careful. Wir müssen achtsam sein. We want to be daring in our faith. Wir wollen einfach wagemutig sein in unserem Glauben. Make sure that what you're daring to believe is clearly stated in the scripture. Stelle sicher, dass das, was du da zu glauben wagst, auch wirklich ganz klar in der Schrift so festgelegt ist. Some people like to believe the unobvious. Einige Menschen wollen einfach die unwahrscheinlichen oder It's almost like they make up their own promises in the Bible. Es ist fast so, als wenn sie ihre eigenen Verheißungen sich dann in der Bibel zurechtdrehen. Rather than first just dare to believe what is so clearly stated. Also einfach zunächst einmal das zu glauben, was doch ganz klar und offensichtlich steht. It's the most careful thing we can do. Das wäre das achtsamste und vorsichtigste. Take scriptures that are so clear. Es gibt da Schriften, die einfach so offensichtlich und klar sind. Alle Dinge wirken zusammen zum Guten für die, die Gott lieben. Who are called according to his purpose. Die berufen sind nach seinem Zweck. Dare to believe what is clearly, clearly stated. Wage es zu glauben, was einfach ganz, ganz klar bestimmt ist. And then let's have a plan. Dann lass uns einen Plan haben. And let's move forward. Und lass uns vorwärts gehen. And let's have our own story. Und lass uns unsere eigene Geschichte God erleben. Honors those who dare to believe. Gott ehrt die, die es wagen zu glauben. What are you daring to believe? Was wagst du zu glauben? I'll leave you with that question. Ich möchte euch da diese Frage geben. What are you daring to believe God for? Was wagt ihr Gott zu glauben? A casual faith doesn't make a difference in the world. So ein beiläufiger Glaube macht in der Welt keinen Unterschied. If Noah's faith was casual, wenn der Glaube Noahs einfach nur so nebenbei beiläufig gewesen wäre, he would have quit after he cut down 100 trees. Er hätte wahrscheinlich aufgegeben, nachdem er die ersten 100 Bäume einfach gefällt hatte. But he needed about 50,000 to build that ark. Und er brauchte etwa 50,000, um diese Arche zu bauen. It took him 120 years to build that thing. Und es brauchte damals 120 Jahre, um diese Arche zu bauen. You don't build an ark with a casual faith. Man braucht keine Arche mit so einem beiläufigen Glauben. You build an ark with a daring faith. Man baut eine Arche mit einem wagemutigen Glauben. Our church won't make any difference in this city. Unsere Gemeinde wird keinen Unterschied in der Stadt machen. Unless we are a people, es sei denn, dass wir Menschen sind, who take up our cross, die unser Kreuz auf sich nehmen and dare to follow. Und es wagen, einfach nachzufolgen. Dare to follow. Es wagen, nachzufolgen. Dare to speak forth his word. Es wagen, sein Wort einfach auszusprechen. Dare to believe that we can be used. Und es wagen, zu glauben, dass wir auch in Gott verwendet werden. I can do all things through Christ who strengthens me. Ich kann alle Dinge auch tun durch Christus, der mich stärkt. I'm going to dare to believe it. Und ich wage es, dies zu glauben. Oh, God, have mercy on me. Gott, sei mir barmherzig. I'm going to dare to believe. Ich werde es jetzt wagen, dies zu glauben. That my past is forgiven. Dass meine Vergangenheit vergeben ist. And you have a purpose for my life. Und dass du einen Zweck hast für mein Leben. Let's pray. Lass uns beten. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute Abend hier. You don't have a personal relationship with God. Und du hast nicht diese Beziehung mit Gott, diese persönliche you Beziehung. You don't call him Father from the heart. Du nennst ihn nicht vom Herzen Vater. You don't talk with him during the day. Du sprichst gar nicht mit ihm während des Tages. He doesn't answer you back. Und er antwortet dir auch gar nicht. If you want to begin a relationship with God, wenn du diese Beziehung mit Gott beginnen möchtest, the Bible says it's through Jesus Christ. Die Bibel sagt, es geschieht durch Jesus Christus. That his death opened up the way. Dass nämlich sein Tod diesen Weg aufgemacht hat. The Bible calls it a living way. Die Bibel nennt es einen lebendigen Weg. To a living relationship with God. Hinein in eine lebendige Beziehung mit Gott. Pray with me. Bete mit mir. These words. Diese Worte. God, forgive me. Gott, vergib mir. You gotta say them though. Sprich sie aus leise. God, forgive me. Gott, vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Through Jesus Christ, your Son. Und durch Jesus Christus, deinen Sohn. Take a minute. Nimm diesen Moment Zeit. Think about it. Denk darüber nach. Dare to believe that God loves you. Wage es zu glauben, dass Gott dich liebt. Dare to believe he knows your name. Wage es zu glauben, dass er deinen Namen kennt. Dare to believe that he is forgiving. Wage es zu glauben, dass er ein vergebender Gott ist. Dare to believe that he has a plan for your life. Und wage es zu glauben, dass er einen Plan für dein Leben hat. Speak these words. Sprich diese Worte aus. God, forgive me. Gott, vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. Through Jesus Christ, your Son. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. For the church tonight. Für die Gemeinde heute Abend. What do you need to dare to believe? Was musst du wagen zu glauben? That you can be pure. Dass du rein sein kannst. That you can be secure. Dass du sicher und geborgen sein kannst. That you can be humble. Dass du demütig sein kannst. That you can be honest. Dass du ehrlich sein kannst. What do you need to dare God to believe? Was musst du wagen, Gott zu glauben? Take a moment. Nimm diesen Moment Zeit. Father, we love you. Vater, wir lieben dich. I pray, Lord, ich bete, Herr, that you would strengthen us, dass du uns stärkst, that many tonight, dass viele heute Abend, or maybe at least some, dass zumindest einige, would take up their cross tonight, heute Abend ihr Kreuz auf sich nehmen and follow you, und dir folgen, step out of the comfort zone, und heraustreten aus diesem Bereich der Bequemlichkeit into a life of faith, hinein in ein Leben des Glaubens, trusting you, im Vertrauen auf dich. I pray, darum bitte ich, in Jesus' name, in Jesu Namen. Amen. Amen.